ob morgen, ob in fernen Tagen. Einsmal sind wir wieder frei, nicht resignieren und nicht zagen. Es geht auch diese Nacht vorbei, und wenn uns auch von vielen Seiten der Hass und die Verfolgung droht, wir kämpfen weiter alle Zeiten für unsere Freiheit bis zum Tod. Bis zum Tod! Fallen, aus des Feindes Blut entkallen. Wenn uns auch das Recht verwehrt, haben wir uns niemals abgekehrt. Das Ideal wollen sie beugen, doch werden wir uns nie verleugnen. Wir stehen fest, wir halten Stand, wir werden euch das Bruderband. Und wenn uns auch von vielen Seiten der Hass und die Verfolgung droht, wir kämpfen weiter alle Zeiten für unsere Freiheit bis zum Tod. aufgehen.